Als meine Eltern in den Urlaub fahren wollten und sie das Wort Sommerfrische fallen ließen, dachte ich an Strand und einer frischen Brise und entschied, mit ihnen zu fahren, obwohl ich auch die Chance hatte, zu Hause zu bleiben. Es ist meinem Alter von 16 Jahren geschuldet, dass ich versuche, mich so wenig wie möglich mit meinen Eltern abzustimmen, da mir die liebgewonnenen Freiheiten sehr wichtig sind. Daraus ergab sich, dass ich Sommerfrische falsch interpretierte und davon ausging, dass wir an einem Strand fahren würden. Doch als wir uns auf dem Weg befanden und ich realisierte, dass wir das Navigationsgerät uns direkt in die Berge nach Österreich führte, schwante mir Übles. Doch ich hätte nie ahnen können, wie übel es werden würde. Denn als wir ankamen, stellte ich fest, dass wir keinerlei Internet vor Ort besaßen. Weder über Kabel gebundenes WLAN, noch über eine ausreichende Datenverbindung via Satellit oder Funk. Wir waren astrein von der Außenwelt abgeschnitten. Und mir wurde langsam klar, dass ich weder die richtige Kleidung für die 2 Wochen eingepackt hatte, noch, dass ich einen Plan hatte, was ich die ganze Zeit über machen wollte, und nicht vollständig abgefuckt zu sein. In der Überzeugung, dass wir nicht in die Berge, sondern an den Strand wollten, hatte ich vor allem dünne, kurze Klamotten eingepackt und war mir sicher, dass ich am Strand liegen, die Brise und die Sonne genießen würde. Doch es sollte ein Horrortrip am A-Punkt der Welt werden. Am ersten Tag nahm ich das Ganze noch mit einer Portion Humor. Doch am zweiten Tag wachte ich mit knallenden Kopfschmerzen auf und war mir sicher, dass ich niemals wieder lebend nach Hause finden würde. Ich verweigerte mich der ersten und der zweiten Wanderung an den folgenden Tagen und gammelte ohne Ziel und Verstand zu Hause herum, tigerte durch die Wohnung und suchte nach einer Beschäftigung. Doch mir wollte partout keiner einfallen, der im Kontakt zur Außenwelt beraubt. Fiel mir nichts Sinnvolles ein, sodass ich am vierten Tag notgedrungen mit meinen Eltern auf die Wanderung ging, in der Hoffnung, dass ich irgendwo ein Festnetz, mobiles Internet finden würde. Doch als ich diesen Fetzen endlich auf meinem Display in Form eines zarten Balkens zu sehen bekam, wurde mir schlagartig klar, dass mein Handyvertrag nicht für das EU-Ausland freigeschalten war. In meiner Verzweiflung versuchte ich noch, über die App meines Anbieters die Freischaltung zu erwirken. Doch die minimalistische Verbindung reichte nicht mal aus, um die App sauber mit dem Server zu verbinden, geschweige denn irgendetwas zu ändern. Somit war ich auch meiner letzten Hoffnung beraubt, innerhalb des Urlaubs noch irgendwie mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Als wir am Ende des Tages nach Hause kamen, verkroch ich mich umgehend in mein Zimmer. Und meine Eltern waren feinfühlig genug, um zu verstehen, dass ich diese tiefe Kurzdepression mit mir selber ausmachen musste. Denn alles, was sie mir in diesem Moment gesagt hätten, wäre zu einer weiteren Vollkatastrophe ausgeartet. Ich weiß nicht, ob ich jemals jemand in der Weltgeschichte in meinem Alter mit einer solchen Langeweile konfrontiert war. Doch mir ging es, als würde die Welt absichtlich stehen bleiben. Und wenn ich den Sekundenzeiger auf der Uhr beobachtete, wie er vor sich herkroch, hatte ich das Gefühl, in meinem Geist auch die 100. Sekunde mitzählen zu können. Mir war so langweilig, dass ich sogar vergaß, mein Handy zu laden, das mir sowieso nichts brachte. Und ich tigerte wieder durch das Haus, in der Hoffnung, dass irgendein Geistesblitz mir half, diese Zeit zu überstehen. Als ich zum Abendessen gerufen wurde, sagte ich meiner Mutter, dass ich keinen Hunger hätte. Doch sie nötigte mich, wenigstens eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen, Und während ich lustlos auf einem Schinkenbrot vor mich herkaute, entdeckte ich an der Seite der Küche auf einem Regalboden dahinschimmelnd einen Schreibblock und entschied mich spontan, dieses Tagebuch eines Vollzeitgenervten anzufangen. Ganz im Ernst, welcher im Kopf nicht ganz sauber tickende Schwachmat hat sich das mit der Sommerfrische ausgedacht? Ich vermute, wenn Google funktionieren würde, würde ich herausfinden, dass irgendein Schlaumeier von ein paar hundert Jahren auf die grandiose Idee kam, Kinder mit ihren Eltern in einen langweiligen Urlaub zu zwingen und diesen sinnlosen Trip mit dem tollen Wort Sommerfrische aufpeppen zu wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Köderwort, denn anders kann man dieses Wort nicht beschreiben, in der heutigen Zeit im Strafgesetzbuch unter Kindesmisshandlung steht. Denn anders kann ich mir es kaum vorstellen, wie das heute gesehen wird. Wie kommen Eltern eigentlich auf die absurde Idee, dass Jugendliche in meinem Alter Bock haben, auf einer rustikalen Almhütte den ganzen Tag ohne Internet und nur mit frischer Luft zu verbringen? Erfüllt es nicht den Tatbestand der Kindeswohlgefährdung, wenn Eltern ihre Kinder nötigen, über mehrere Wochen abgeschnitten von der Gesellschaft, um bei jeglicher Kommunikationsmittel beraubt zu sein, um sich auf sich zu konzentrieren? Wo kämen wir denn hin, wenn das rechtmäßig wäre? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen werden würden, wenn die Eltern ernsthaft diese Strategie weiter betreiben dürfen. Gibt es kein verbrieftes Recht auf elementare Kommunikation, das ich besitze? Rechnen wir mal nach. 2 von 52 Wochen sind knapp 4% an Jahreslebenszeit. Und da ist die Fahrzeit großzügig ausgerechnet. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären 4% weniger informiert. Das klingt im ersten Moment gar nicht viel. Doch wissen Sie eigentlich, wie viel 4% an Informationsverlust wirklich bedeutet? Das kann in ganz vielen Dimensionen dazu führen, dass man raus ist. Denn diese 4% sind ja nicht verteilt auf ein Jahr, sondern massiert in 2 Wochen. Das bedeutet, wenn in diesen 2 Wochen elementare Dinge in einer Umwelt passieren, von denen ich nichts mitbekomme und gegen die ich nichts unternehmen kann, sollten sie mich betreffen, wachsen diese 4% schnell auf einen Einflussfaktor heran, der mein ganzes zukünftiges Leben verändern kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, ich wäre in einer Beziehung oder entweder wäre diese Beziehung noch in der rosaroten Anfangszeit oder vielleicht in einer kurzen, kriselnden Zeit. Dann könnte es sein, dass die 4% dazu führen, dass die Beziehung scheitert und mein ganzes Leben eine andere Richtung erhält. Wer würde diese elementare Veränderung meines Lebens die Verantwortung übernehmen? Meine Eltern? Sicher nicht. Derjenige, der uns das Haus vermietet hat, in dem es kein Internet gibt? Sicherlich ist das in den AGBs ausgeschlossen. Derjenige, der vor 100 Jahren das beknackte Wort der Sommerfrische erfunden hat? Sie wissen, worauf es hinausläuft? Meine Rechte werden mit Füßen getreten. Es scheint allen egal zu sein, was mit meinem Leben passiert. Auch wenn es am Ende nur 4% meiner Jahreslebenszeit sind. Frische hin oder her, da verbringe ich den Sommer doch viel lieber in meiner stickigen Bude, wo mir wenigstens nicht langweilig ist. Lieber frisch in der Birne als frisch im Sommer, der nichts Frisches am Start hat. So, da habt ihr Ihre Meinung zu Sommerfrische. Und was mache ich jetzt die nächsten 10 Tage? Vielen Dank.